Wissenschaft im Brennpunkt. Fahrgefühl 3.0. Visionen und Modelle der Verkehrsforscher. Von Maximilian Schönherr. Ich bin hier an der Ausfallstraße einer Stadt. Der Verkehr ist kein Monster mehr. Die Protzerei mit 8 Zylindern, die egal wie viel Sprit brauchen, ist seit Jahrzehnten vorbei. Das Auto hat als Statussymbol ausgedient. Züge und Busse werden immer beliebter. Car- und Bikesharing hat Zuwachs. Und die europäische Luftfahrt praktiziert erfolgreich das Cityhopping zu Taxipreisen. Eigentlich wollen wir wenig Verkehr, immer unter der Bedingung viel Mobilität gesichert. Und trotzdem ist der Verkehr mehr Monster denn je. Er nimmt nämlich immer weiter zu. Hier an dieser verhältnismäßig zahmen Ausfallstraße nachmittags um 4 schieben sich 4-zylindrige Treibhausgasproduzenten an einer Großbaustelle vorbei aus dem Citybereich hinaus. Viele haben Abstandsradarsensoren eingebaut und fahren besonders flüssig. Immer mehr Fahrer haben in ihrem Entertainment-System Zugang zum Internet. Die 60, 70 Minuten, die sie täglich typischerweise in ihren aufprallsicheren, katalysatorgedrosselten Benzinschleudern verbringen, um typischerweise 12 Kilometer zurückzulegen, werden ihnen zusätzlich durch Sitzheizung und Surround-Sound versüßt. Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen für Menschen, die ist ein Menschenrecht. Leben ist ohne Mobilität überhaupt nicht vorstellbar und diese Mobilität müssen wir heute und morgen garantieren. Ich sehe hier nach vielleicht 100 vorbeigefahrenen Autos das erste Hybridauto, aber von der Elektromobilitätsinitiative der Bundesregierung ist an sich sehr wenig zu sehen, schon gar nicht zu hören. Man hört sowieso nur noch Reifen, kaum mehr Motoren. Wir müssen nicht Parkplätze oder besonders viel Autoabsatz garantieren. Wie diese Straße und dieser Verkehr morgen und in 5 Jahren aussehen wird, können wir uns vorstellen, nämlich im Prinzip genauso. Nur der Sprit wird teurer sein. Vielleicht werden die Ersten sagen, das kann ich mir nicht mehr leisten, 3 Euro pro Liter oder 200 Euro pro Tank. Und andere, den Ladestrom für mein neu gekauftes Elektroauto kann ich mir auch nicht mehr leisten. Aber wir fahren seit 100 Jahren auf Straßen herum, also werden wir noch eine Weile auf Straßen herumfahren. Die Menschen auf anderen Kontinenten, in Fernost, in Lateinamerika, die machen es sowieso. Die Zukunft des Verkehrs entsteht aber hier, in Zentraleuropa, mit Wissenschaftlern in Dresden, Zürich, in Karlsruhe und München, die sich Gedanken über die nächste Legislaturperiode hinaus machen, vielleicht bis ins Jahr 2050. Wer Verkehr schneller macht, sorgt für mehr Verkehr. Es ist jetzt hier früher Abend, dieses kleinstädtische Wohngebiet zeigt, wenn ich mich umsehe, eine Ansammlung von, klar, Häusern, aber vor allem in Augenhöhe Blech, Blech, Blech. Ungefähr 50 Pkw hier in meinem Blickfeld. Es wird dunkel, alle kommen von der Arbeit nach Hause. In einer langsamen Prozession cruisen Pkw durchs Carré. Sie wollen alle dasselbe, sie wollen einen Parkplatz. Hier zum Beispiel ein rotes Auto, schwedischer Bauart. Es wirkt viel zu groß für dieses enge Viertel. Ich sehe es jetzt schon zum 5. Mal hier rumkurven. Das, was der moderne Motor dieses Fahrzeugs an CO2 weniger verbraucht, pustet er nun beim Parkplatzsuchen erst recht in die Luft. Und der hier ist ganz aggressiv, weil er wahrscheinlich schon 10 Mal hier rumgefahren ist. Wir werden in dieser Sendung erfahren, dass in 50 Jahren diese Straße fast autofrei sein wird. Doch fangen wir bescheidener an, bei den sozialen Netzen, wo Menschen Ideen und Gefühle und zunehmend auch Autos austauschen. Carsharing. Ich denke, dass es vor allen Dingen beim Carsharing eine Sache ist, die im Kopf beginnt. In den letzten Jahren waren die Wachstumszahlen deutlich steigend, vor allen Dingen auch in Großbritannien. London ist inzwischen die Carsharing-Hauptstadt Europas. Carsharing bedeutet, viele Menschen teilen sich ein Auto. In der Regel haben diese Fahrzeuge feste Standplätze in Städten. Man wird Mitglied und hat dann Zugriff auf die Autos. Johanna Kopp von der TU München berichtet von noch größeren Zuwächsen bei 2 Carsharing-Projekten von BMW und Mercedes, wo man den Wagen an beliebigen Stellen in der Stadt anmieten, damit losfahren und ihn an beliebigen Stellen im Stadtgebiet wieder abstellen kann. Das Carsharing wird im Verkehr der Zukunft sehr wichtig werden und der Grund dafür liegt tief und letzten Endes bei den Gefühlen. Udo Becker, Leiter des Lehrstuhls für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden. Alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, dass die Carsharing-Nutzer sehr, sehr, sehr viel weniger fahren als vorher. Alle Indizien, die wir jetzt haben, sagen, naja, vorher hatte ich 10.000 und 12.000 und 8.000 Kilometer im Jahr. Mit Carsharing sind das im ersten Jahr noch 4.000, im zweiten 3.000, dann 2.000. Bei einem Carsharing-Auto müssen Sie nämlich jede Fahrt selbst bezahlen. Sie kriegen jedes Mal, ich musste nur Milch holen, Carsharing-Auto, oh, das waren ja 4,90 Euro fürs Milch holen. Dann überlegen Sie sich sehr, sehr schnell, ja, Sie sind in den Supermarkt auf der grünen Wiese mit dem Carsharing-Auto gefahren, dort war die Milch wirklich auch 3 Cent billiger und Sie haben 4,90 Euro für die Fahrt dorthin bezahlt. Das sind übrigens die echten, die tatsächlichen Kosten. Und jetzt denken Sie sich, ja, den kann ich doch auch meine Milch in dem Laden an der Ecke kaufen. De facto sorgt Carsharing, dass es ein bisschen aufwendiger und vor allem von den Kosten transparenter wird. Und jetzt überlegen sich Menschen, kann ich das nicht auch anders machen? Und oh Wunder, sie können. Alle Indizien, die wir heute haben, deuten darauf hin, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt. Mein Auto ist bezahlt und alle Steuern und Versicherungen sind schon abgedeckt und es steht vor der Tür und dann nutzen sie es immer. Oder, nee, jetzt muss ich mich an meinem Smartphone noch einloggen und gucken, wo steht eigentlich das Carsharing-Auto Cäsar und dann kriege ich nachher auch eine Rechnung über diese 4,90 Euro oder über die 9,80 Euro und das ist eben doch ein bisschen eine aufwendigere Sache und vor allem eine kostentransparentere. Zum jetzigen Zeitpunkt, Beweise haben wir nicht, aber Carsharing sorgt dafür, dass weniger gefahren wird. Warum so zaghaft auf Gefühle und Transparenz bauen, wenn man den Verkehr doch schön von oben reglementieren könnte, etwa durch eine noch fettere Besteuerung des Benzins, sodass der Liter ab nächstem Monat europaweit 10 Euro kostet? Sehr ungeschickter Ansatz. Es gab mal eine Partei, die hat vor irgendeinem Parteitag gefordert, 5 Mark je Liter Benzin. Und in der darauffolgenden Bundestagswahl ist es sofort aus dem Parlament geflogen. Und ich sage sogar mit Recht, weil das ist nicht der Ansatz, einfach eine Verteuerung des Benzins als Ziel auszugeben. Darum geht's überhaupt nicht. Wir wollen fossile Treibstoffe einsparen. Jetzt haben Sie aber ein anderes Ziel. Sie wollen fossile Treibstoffe einsparen und ich habe jetzt lange darüber geredet, dass Sie in jedem Fall die Mobilität der Menschen erhalten sollen und müssen. Sie könnten ja sehr, sehr gut auf die Menschen zugehen und sagen, du Herr, glaub mir, wenn ich ins Parlament gewählt werde, ich kümmere mich um deine Mobilität. Ich will die heute erhalten und in Zukunft. Du sollst zum Einkaufen und zum Arzt und ins Kino kommen. Ach übrigens, die will ich auch in der Zukunft erhalten. Was glaubst du denn, wie das mal in der Zukunft aussehen wird? Glaubst du denn, Benzin wird mal teurer oder billiger in der Zukunft? Die Leute wissen, dass Benzin teurer werden wird. Ja, und dann ist mein nächster Satz, schau mal, ich will dazu beitragen, dass wenn Benzin mal teurer wird, dass du es nicht bezahlen musst. Ja, oder dass du trotzdem noch an dein Ziel kommst. Genau, dass man ohne Benzin kaufen zu müssen ans Ziel kommt. Und da gibt's viele Möglichkeiten, ein besseres ÖV-System oder Fahrgemeinschaften oder Carsharing oder Bus und Bahn oder die Läden wieder in die Nachbarschaft der Menschen bringen. Wir haben die Stadt verlassen, sind aufs Land gegangen. Wer hier aufs ÖV-System, den öffentlichen Nahverkehr, angewiesen ist, kann lange auf den Bus warten. Der nächste Bus Richtung Stadt fährt laut der Tabelle da drüben an der sehr trostlos aussehenden Haltestelle in 53 Minuten ab. Hier an der Kreuzung donnern die Fahrzeuge über die 1983 mit großem Tamtam eröffnete Umgehungsstraße an dem Dorf vorbei. Keiner biegt ins Dorf ein. Wenn ich solche trostlosen Dörfer sehe, fällt mir eine romantische Vision ein. Angenommen, der Verkehr wird zunehmend elektrisch und die Akkus erlauben nur kleine Reichweiten. Wäre es nicht schön für die Fahrer, für das Dorf, für alle, wenn die Elektroautos am Café neben der Kirche Strom tanken könnten? Man schlürft dann einen gepflegten Cappuccino und isst ein Bagel mit Lachs und Frischkäse und fährt 2 Stunden später entspannt weiter. Zu romantisch? Regine Gericke, Juniorprofessorin am Lehrstuhl für Verkehrstechnik der TU München, meint ja. Die Lebensqualität im Dorf hängt vor allem davon ab, wie beweglich die Leute sind, die in dem Dorf wohnen und wie die Personen, die zum Dorf wollen, kommen und sich im Dorf bewegen. Und um Menschen beweglich zu machen, Um ihnen viele Möglichkeiten für Aktivitäten zu geben, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann ihnen viele gute Ziele, Schulen, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Möglichkeiten nah ansiedeln. Oder und ich kann schnelle, komfortable, qualitativ hochwertige Verkehrswege dorthin bauen. Und Klaus Doll, Wirtschaftsingenieur beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, zweifelt den Elektromobilitätshype grundsätzlich an. Sie werden auf jeden Fall niedrigere Ladezeiten haben, wie man das heute hat. Das heißt, Sie brauchen keine 2 Stunden im Café zu verbringen, sondern vielleicht eine halbe. Okay, also wir werden natürlich auch in Zukunft sehr viel mehr auf die Umweltbilanz von Verkehrsmitteln, von Mobilitätsarten achten müssen. Und da wird sich zumindest aus heutiger Sicht, wenn sich die Produktionsarten nicht komplett ändern, das Bild ergeben, dass gerade die Elektromobilität große Schwierigkeiten hat, da sie einen enormen ökologischen Rucksack mitbringt. Sie müssen seltene Metalle, seltene Erden schürfen und verarbeiten für die Batterien und für die Leistungselektronik in den Fahrzeugen, die in den Produktionsländern durch das Auswaschen sehr große ökologische Probleme verursachen, auch viel Energie brauchen, viel Wasser verschmutzen und zu sozialen Schwierigkeiten führen können. Es wird also nichts aus dem romantischen elektromobilen Kaffeetrinken im Dorf werden. Udo Becker, der Verkehrsökologe in Dresden, hält die Umgehungsstraße eh für ein Auslaufmodell. Es gibt die ganzen Umgehungsstraßenprogramme, so ist die offizielle Bezeichnung. Manche sagen, das ist das Zentrumschwächungsprogramm, denn immer wenn ich um die Dörfer und um die Gemeinden, um die Städte herum eine Straße lege, mache ich natürlich diese Kreuzung mit der Landstraße und der Bundesstraße außerhalb des Ortskerns attraktiv. Manche anderen nennen diese Umfahrungsstraßen oder Umgehungsstraße Zersiedelungsstraßen, weil die fördern natürlich, dass man dann auch noch mal ein bisschen weiter rauszieht. Man kommt ja schneller vorwärts, na dann kann man doch noch mal auch weiter rausziehen. Und jetzt sehen Sie ganz typische Regelkreise, das ist das Systematische. Also da ist in den 60er Jahren jemand aus der Innenstadt an den Stadtrand gezogen, wunderschönes Einfamilienhaus, aber dann kam auch da viel Verkehr vorbei, dann gab es die Ortsumfahrungsstraße, dann ist er nochmal weiter rausgezogen. Ja, jetzt ist auch da schon wieder der Bauboom vorbei, auch dort ist jetzt sehr viel Verkehr an der Stelle, wo vorher fast nichts los war. Ja, da muss der ja noch weiter rausziehen, muss immer noch weiter rausziehen, um eben dann ein bisschen Ruhe und ungestörtes Leben zu haben. Und in Summe produziert man eben für den Rest der Gesellschaft und alle anderen viel Abgas, viel Lärm, viel Zersiedelung, viel Energieverbrauch. Wir zahlen viel für das Erdöl. Das ist ineffizient. Das Ungleichgewicht zwischen ländlichen und städtischen Gebieten bestimmt auch laut Anja Peters die Zukunft des Verkehrs. Sie ist Psychologin am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Also wenn Sie von schrumpfenden Regionen zum Beispiel sprechen, wenn man da auch feststellen wird, dass man bestimmte Straßen nicht mehr braucht oder eben bestimmte Infrastruktur nicht mehr braucht, dann wird man die auch zukünftig umwidmen. In schrumpfenden Regionen wird man einfach nicht neue Autobahnausfahrten noch anbieten, auch nicht den öffentlichen Verkehr auf dem Niveau halten können, wie das heute ist, weil er wird einfach nicht ökonomisch und ökologisch sinnvoll sein, wenn er nur 2 Leute für eine Busfahrt oder so befördert. Also dann werden wir uns sicherlich auch von dem, wie es heute ist, wegbewegen, dass wir immer denken, wir müssten für jeden die Dörfer attraktiv halten, so hart wie das vielleicht klingt. Wir haben in Deutschland ja immer so das Bestreben, eine gleichförmige, gleichmäßige Erreichbarkeit aller Regionen zu haben. Das hat man jetzt ja schon aufgegeben in der Bundesverkehrswegeplanung. Es geht um angemessene Erreichbarkeiten. Und die können, sag es einfach mal, auf dem platten Land im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern ganz anders aussehen wie im Kölner Umland. Und dann kann man natürlich auch sagen, es hat ja auch einen Wert, wenn wir ein größeres naturbelassenes oder unzersiedeltes Gebiet in Deutschland haben. Die haben sie im Osten, sie können diese Gebiete aber auch im Westen aufbauen. Nicht nur in der Eifel. Fassen wir zusammen. Elektroautos werden kein Allheilmittel für den Verkehr der Zukunft sein. Dass Menschen immer weiter aus den Städten, in denen sie arbeiten, ins Umland ziehen, bewirkt Übles, nämlich Zersiedelung. Es bringt Häuser und CO2-Ausstoß und Lärm dorthin, wo ein schöner Wald war. Schneidet Straßen quer durch eigentlich wunderschöne Landschaften. Alle Verkehrsforscher, mit denen ich sprach, sehen die Verkehrsherausforderungen am Land eher in einem Rückbau der Straßen und erkennen Anzeichen dafür, dass die Städte lebenswerter, die Wege zur Arbeit kürzer und langsamer werden, mit deutlich weniger Autos, mit vielen Fußgängern, Fahrrädern und leicht zugänglichen, häufig fahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln. Regine Gericke hält die Langsamkeit für den entscheidenden Punkt. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt statt mit dem Auto, bei jedem Wetter, in wetterfester Kleidung, spürt Lebensqualität und erledigt damit gleichzeitig seinen Sport. Als ich die Verkehrsexpertin traf, kam sie gerade aus einer Vorlesung über statistische Mathematik, in der sie den Studierenden Agentensimulationen für den Verkehr nahebrachte. Ein Agentensystem ist ein Computerprogramm, in dem relativ viele einfache Programmteile, die sogenannten Agenten, ohne vorher festgelegten Plan handeln. In diesem Fall fahren sie, natürlich virtuell, zur Arbeit und sollen dabei Zeit und Geld sparen und das in Regine Gerickes Modell möglichst umweltfreundlich. In dem Modell sind Agenten enthalten, die Tagespläne haben und versuchen, diese dann umzusetzen und dazu sich in das Verkehrsnetz begeben. Wir wollen die Ursache-Wirkungskette darstellen von dieser Verkehrsentstehung hin bis zu den Folgen. Und das ist unser Part. Wir modellieren Lärmwirkungen, Treibhausgasemissionen, Energieverbräuche, Luftschadstoffemissionen, dann die Konzentrationen, die daraus folgen und auch die Kosten, die daraus entstehen, um diese Kosten auch anlasten zu können in dem Modell. Je mehr Rechenpower man zur Verfügung hat, umso genauer nähern sich Computermodelle der Wirklichkeit des Verkehrs an. In vielen Fällen haben diese Agentensysteme zu verlässlichen Vorhersagen geführt. So haben Informatiker am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH Zürich die Auswirkungen eines Straßenbau-Großprojekts im Westen von Zürich simuliert, bevor es fertig war. Seit diese Westtangente Ende 2009 in Betrieb ist, stellen sich laut Michael Balmer, der an der Simulation beteiligt war, fast alle vorherberechneten Effekte ein. Das geht bis in Details hinein, wie die sogenannten Verkehrsdosierungen, also intelligente Ampelsteuerungen, die den Verkehr unmerklich in bestimmten Gebieten abbremsen, ohne große Rückstaus zu erzeugen. Die Ampel ist nur eine von vielen Stellschrauben, wie man den Verkehr flüssiger leiten und aus Wohngebieten fernhalten kann. Nun ein kleines Experiment. Ich sitze hinten in diesem Auto und es fährt selbstständig. Vielmehr steht es gerade selbstständig. Es hat selbstständig gebremst, ein autonomes Auto. Elektroantrieb, sitzt kein Fahrer am Lenkrad. Es lenkt sozusagen und denkt selbst. Und dass es im Moment nicht lenkt, sondern da steht, liegt daran, dass hier rechts vor links ist. Und dieses Auto mag rechts vor links überhaupt nicht gern. Es kann sich nicht entscheiden. Diese Lücke hier zum Beispiel, ich würde jetzt locker mal losfahren. Nein, das autonom denkende Auto denkt, ich bleibe hier nochmal sicherheitshalber stehen. Und es geht jetzt schon seit ein paar Minuten so. Ja, ich kann auch nichts dafür, ihr könnt hinter mir hupen, so viel ihr wollt. Ich bin nicht zuständig für dieses Auto. Ich sitze hinten und lese eigentlich Zeitung. Also jetzt könntest du wirklich, also gut, ich habe Zeit, bis morgen. Ist ja schön warm hier. So könnte es sich anfühlen in einem autonom fahrenden, vielmehr stehenden Auto. Diese Fahrzeuge gibt es wirklich, aber die Rechtslage verbietet sie in der Praxis. Für Verkehrsforscher spielen sie nur insofern eine Rolle, als die Technik darin zukunftsträchtig ist. Schon jetzt tragen Autos mit Radarsensoren, die den Abstand zu anderen Fahrzeugen fühlen und darauf autonom reagieren, also zum Beispiel abbremsen, zu einem flüssigeren Verkehr bei. Das fand Dirk Helbing heraus. Er leitet den Lehrstuhl für Sozialwissenschaften an der ETH Zürich. Bereits wenn 10% der Fahrzeuge ausgestattet sind mit einem solchen System, bringt es eine Verbesserung für den Gesamtverkehr. Bis zu einem gewissen Grade könnte man sich dann eben auch den Bau von zusätzlichen Spuren sparen. Das funktioniert wirklich erstaunlich. Helbing setzt auf das aktuelle Lieblingsding der Autoindustrie, des immer intelligenteren Fahrzeugs. Die Schlagworte Car-to-Car und Car-to-Infrastructure Communication besagen nichts anderes, als dass die Sensoren und Computertechnik eines Autos mit einem anderen Auto oder mit dem Internet in Verbindung treten. Albrecht Schmidt, Professor für Informatik an der Universität Stuttgart, entwickelte dazu folgendes Gedankenexperiment. Was würde passieren, wenn die Sensorik, die in einem Fahrzeug ist, alle Daten, die das Fahrzeug aufnimmt, in anonymisierter Weise mitteilt. Sie könnten in Echtzeit, das heißt also zu jeder Minute, zu jeder Sekunde, eine Karte der Straßen haben, in dem Sie vermutlich jedes Schlagloch verzeichnen könnten. Das heißt, mit den Informationen, die alle sammeln, könnte ich dann eine ganze Karte bauen und wir hätten irgendwelche, ja, dann großen Algorithmen, die dann schauen, dass es eben keine Kollision gibt und Fußgänger potenziell warnt und so weiter. In diesen kleinen Themen kann man sich verlieren. Hier noch eine Simulation mit ein paar mehr Agenten, die nun auch Car-to-Car-Communication können. Da eine Autobahnfahrspur weniger statt mehr, hier eine Flughafenanbindung draußen am Acker, mehr dafür den Bahnhof in der City unter die Erde legen. Oder nette, begrünte Übergänge für Frösche, Rehe und Wanderer, wenn die ICE-Trasse schon ganze Landstriche wie ein Messer durchschneidet. Udo Becker bringt uns zurück aufs Wesentliche. Im Verkehr ist das so, wir haben jetzt wirklich 100 Jahre Erfahrung damit, den Verkehr flüssiger, schneller, bequemer, billiger, attraktiver zu machen. Das soll alles wunderbar rollen und das ist ja auch wichtig. Aber dummerweise reagieren die Menschen. Und wir haben wirklich seit allen Zeiten schon, seit wir Messdaten im Verkehr erheben, immer als Mittelwert die dicke Stunde, bisschen mehr als eine Stunde, die alle Menschen unterwegs sind. Wenn es jetzt den Zürcher Forschern gelingen würde, den Verkehr nochmal ein bisschen zu beschleunigen, würde das in der Realität immer und überall nur bedeuten, dann fährt man halt noch ein bisschen weiter. Ach, ich bin heute schneller gekommen, oh, dann kann ich nochmal ins Fitnessstudio irgendwo ins Industriegebiet raus. Und das bedeutet, wer Verkehr schneller macht, sorgt für mehr Verkehr. Das ist ökonomisches Grundprinzip. Wenn morgen ein Supermarkt seine Produkte zum halben Preis anbietet, wird er mehr verkaufen. Und wenn Verkehr nur noch halb so viel kostet, Zeit oder Geld, dann wird doppelt so viel gefahren. Die Kritik Beckers an kurzfristigen Verkehrsplanungen ist auch deswegen so fundamental, weil er immer vor Augen hat, wie träge das System Verkehr sich verändert. Eine einmal gebaute Autobahn muss nach 30 Jahren ersetzt werden und sie wird ersetzt werden, auch wenn sie ökologischer Unsinn ist und sich die Gesellschaft die Restaurierung der Autobahn eigentlich gar nicht leisten kann. Jeder kleine Fehler in der Verkehrsplanung muss langfristig abgebüßt werden. Wir wissen sehr, sehr genau, wie diese Welt irgendwann mal aussehen muss und wir wissen, wie sie aussehen wird. Da können Sie jetzt verschiedene feste Punkte wählen. Unsere Demografie ist ziemlich klar definiert. Wir werden weniger Menschen in Deutschland, wir werden älter werden, selbst wenn es da noch Zuwanderung geben sollte. Sie können auch über Klimaschutz reden. Wir werden die CO2-Emissionen senken. Ob wir das früher oder später machen, das ist offen. Wenn wir später machen, muss es umso drastischer sein. Sie können über die Unterhaltungsaufwendung von unseren Straßen sprechen. Auch da ist völlig klar, das kann man einfach nicht mehr bezahlen. Der Unterhalt des bestehenden Netzes wird ja von Jahr zu Jahr teurer werden müssen. Sie können über Energieverfügbarkeit reden, Erdöl. Da gibt's nur die Frage, wann geht's denn zu den jetzigen Preisen zu Ende? Wann wird's richtig teuer? Früher oder später? Wenn später richtig teuer wird, dann wird's drastisch richtig teuer. Und dann gibt's natürlich einen Endzustand. Und der Endzustand sieht so aus, dass wir Städte haben. Und in denen leben hoffentlich sehr glückliche Menschen. Und die Menschen dort, die haben alle Mobilitätsbedürfnisse abgedeckt. Jawohl. Die kommen zum Einkaufen und zu den Freunden ins Kino und zum Arzt und zur Apotheke, aber sie kommen es mit viel weniger Geld und weniger Erdöl und weniger Klimaschäden und weniger Lärm und weniger Abgas und weniger Verkehr. Die 18-Jährigen wünschen sich ein Smartphone und kein Auto zum Abi. Gibt doch Carsharing. Wobei die neuen standortungebundenen Carsharing-Dienste ihre Attraktivität nicht zuletzt daraus speisen, dass sie besonders schöne Fahrzeuge anbieten, gepaart mit einem Schuss Zeitgeist und Facebook-Vernetzung. Gefühle spielen überall in der Verkehrsplanung der Zukunft eine wichtige Rolle. Johanna Kopp, die an der TU München gerade über diese neue Form von Carsharing promoviert, zeigt mir auf ihrem Smartphone im Nu gleich 10 solcher Autos mitten in Schwabing. Hier in der Nähe stehen gleich mehrere Fahrzeuge. In der gleichen Straße steht Clubman Cäsar. Die Fahrzeuge haben Namen. Rabea steht auch gleich um die Ecke. Also Sie sehen. Wer vergibt die Namen? Die können teilweise von den Mitgliedern selber vergeben werden. Da gibt es in regelmäßigen Abständen einen Fotowettbewerb. Es gibt auch Bruce. 29 Cent pro Minute kosten diese ins Internet funkenden, stets gut betankten, wunderschönen Kleinautos. Und in Uninähe dauert es oft nur wenige Minuten, nachdem einer einen Wagen abgestellt und sich mit seinem in den Führerschein eingeklebten RFID-Chip ausgecheckt hat, bis der nächste einsteigt. In Facebook liest man dann Geschichten, dass ein Carsharing-Mitglied einen falsch geparkten Carsharing-Wagen eben mal für 58 Cent, 2 Minuten, auf eigene Kappe umparkt, und auf der Straße sieht man, wie sich die Fahrer gegenseitig zuwinken. Die Juniorprofessorin Gericke hat die Promotion in Auftrag gegeben und hält das soziale Hightech-Klimbim für problematisch, weil dahinter eine Strategie des Autoherstellers zur Kundenbindung steckt. Aber wie viele Carsharing-Mitglieder sich dann tatsächlich ein Auto wie den schnuckeligen Cäsar oder die Rabea oder den Bruce kaufen und dann wieder extra Verkehr auf die Straßen bringen, muss Johanna Kopps Arbeit erst zeigen. Sie steht ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Wenn 10 Autobesitzer ihre Autos verkaufen, um auf Carsharing, Bahnen und Busse umzusteigen, wäre das ungefähr die Zielmarke, wo wir in 50 Jahren hin müssen. Städte mit 90% weniger Autos. Wenn Sie die allerschlimmsten, die wirklich schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels vermeiden wollen, dann kommen wir dazu, dass vielleicht der typische Deutsche, der heute noch 5.000 oder 6.000 Liter Erdöl verbraucht, vielleicht 500 oder 600 verbrauchen darf. Also Minimum 90% weniger. Und das bedeutet auch im Verkehr etwa 90% weniger. Sie verbrauchen dann nicht mehr 1.000 Liter für Ihre ganzen Fahrten, sondern nur noch 100. Jetzt können Sie überlegen, was machen Sie. Und die Stadt, die sich jetzt ergibt, das kann man gar nicht im Detail vorhersagen, aber man weiß, wie die Menschen reagieren. Die ist zukunftsfähig. Würden wir heute diese Stadt schon ganz allmählich, sanft, Stückchen für Stückchen fördern, dann würden wir es uns leichter machen. Und das ist das Ärgerliche. Mit viel Geld nehmen wir im Moment Deutschland in die Hand. Mit viel Geld bauen wir uns eine Welt, die es uns in der Zukunft dann mal schwieriger macht. Wir zersiedeln, wir ziehen raus, wir sorgen für Megatrucks und noch viel mehr Logistikkonzepte und. Und das ist genau der Schritt in die falsche Richtung. Sie hörten? Gefühl 3.0 Visionen und Modelle der Verkehrsforscher von Maximilian Schönherr. Redaktion Gerd Pasch. Der Pendler mit dem roten schwedischen SUV, der seit 10 Minuten durchs Viertel kreist, scheint jetzt einen Parkplatz gefunden zu haben, denn der Mann eilt jetzt die Straße hoch, seiner Familie entgegen, Haus Nummer 10, und die Frau wird wahrscheinlich sagen, Schatz, du Arme, musstest wieder so lange einen Parkplatz suchen. Morgen früh hat er ein Knöllchen unterm Scheibenwischer, weil der tolle Parkplatz halb in eine Einfahrt hineinragt.